Der Herbst hat Einzug in der Stadt, das Land ist morsch und kalt. Unsere Kerze ausgebrannt, die Nächte ohne Halt. Wir kriechen zu den Trögen hin und lassen uns beschmieren. Wir schließen uns in Wind ein, doch was gibt es zu verlieren? Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Hol mich hier raus. Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Was heißt es schon? Zu Haus. Ich seh die Rotkreuzecke voll mit Nächstenliebe, die er selbst nie tragt. Das Getriebe, das das Rückgrat bricht, gut geölt an diesem Tag. Menschen werden ermordet, abgeschoben und ihr tanzt so froh. Und euer Plastiklächeln macht euch menschlich so K.O. Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Hol mich hier raus. Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Was heißt es schon? Zu Haus. Während er und sie zu Hause vor dem Fernsehen ficken, mit dem Gefühl von Leere als Maschine zu ersticken, der Junge ist 5, er weint ab jetzt nie mehr. Er zittert nur vor Angst, hasst Geheimnisse so sehr. Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Hol mich hier raus. Es ist nirgendwo besser als hier, es ist nirgendwo besser als hier. Was heißt es schon? Zu Haus. Es ist nirgendwo besser als hier. Was heißt es schon? Zu Haus.